Begründung der Beschwerde: An das Oberlandesgericht Brandenburg. Hiermit begründe ich die am 12.03.2019 eingelegte sofortige Beschwerde gegen den Beschluss des Landgerichts Potsdam Strafvollstreckungskammer vom 8. März 2019 20 StVK 384/18 wie folgt: Gerügt wird die Verletzung des formellen und des materiellen Rechts mit dem Antrag, dem Beschwerdeführer eine Haftunterbrechung aus gesundheitlichen Gründen zwecks Ermöglichung einer Rehabilitationsmaßnahme zur Wiederherstellung seiner Gehfähigkeit zu gewähren, hilfsweise: den angefochtenen Beschluss aufzuheben und das Verfahren zwecks neuerlicher Prüfung und Entscheidung an die Strafvollstreckungskammer zurückzuverweisen. 1. Formelle Rügen: Gerügt wird die Verletzung des Anspruchs auf rechtliches Gehör (Artikel 103 Grundgesetz) und das Prinzip der Waffengleichheit im gerichtlichen Verfahren (Artikel 3 Absatz 1 Grundgesetz). Der angefochtene Beschluss beruht auf Tatsachenfeststellungen, die nicht Gegenstand des kontradiktorischen Verfahrens waren. Mit einer E-Mail des Staatsanwalts Steinweg, Gruppenleiter bei der SDA München 2, an Frau Laudahn, Justiziarin der JVA Brandenburg an der Havel vom 18. Februar 2019 teilte die Beschwerdegegnerin mit, dass Zitat: die Voraussetzungen für eine Unterbrechung der Vollstreckung jetzt vorliegen würden. Zitat Ende. Per CC ging diese Mitteilung an die Strafvollstreckungskammer (Blatt 1663 der Akte). Auf Blatt 1664 der Akte ist folgende Verfügung der vorsitzenden Richterin dokumentiert: V: 1. Nachdem die StA München nunmehr eine Vollstreckungsunterbrechung zur Durchführung einer Reha-Maßnahme zustimmt, bedarf es einer Entscheidung der Strafvollstreckungskammer nicht. Der Antrag vom 27.11.2018 ist überholt. Urschriftlich mit Akten: Staatsanwaltschaft München 2, Potsdam, den 19.02.2019. Mit einem Erledigungsvermerk vom 20.02.2019. Auf Blatt 1668 der Akte ist die Aktenübersendung an die Staatsanwaltschaft München 2 zur Kenntnisnahme und weiteren Veranlassung dokumentiert. Der Eingangsstempel der StA München 2 datiert vom 22. Februar 2019. Damit war der begünstigende Verwaltungsakt Vollstreckungsunterbrechung bestandskräftig in der Welt. In der Verfahrensakte Blatt 1665/1666 befindet sich eine anderthalbseitige Verfügung der Staatsanwaltschaft Gruppenleitung Steinweg an das Landgericht Potsdam zu 20 StVK vom 28.02.2019 zur Entscheidung über den Antrag des Verurteilten. Diese Verfügung, die rechtlich als Widerruf eines begünstigenden Verwaltungsaktes einzuordnen ist, ist weder dem Beschwerdeführer noch seinem Verfahrensbevollmächtigten zur Kenntnis gebracht worden. Sie trägt auch keinen Zugangsvermerk der Strafvollstreckungskammer. Aus dem Schreiben der StA München 2 vom 01.03.2019, Blatt 1667 der Akte, mit dem Eingangsstempel des Landgericht Potsdam vom 06.03.2019, mit dem die Aktenübersendung von München nach Potsdam angezeigt wird, kann geschlossen werden, dass die Verfügung vom 28.02.2019 nicht vor dem 06.03.2019 der Richterin zur Kenntnis gelangt ist. Da der angefochtene Beschluss schon am 08.03.2019 gefasst worden ist, ist der dargestellte zeitliche Verlauf vollgültiger Beweis, dass die Richterin nichts unternommen hat, um die Stellungnahme des Beschwerdeführers bzw. seines Bevollmächtigten einzuholen. Dazu bestand auch bei korrekter Handhabung des Verfahrensrechts keine Veranlassung, da das Verfahren vom Gericht mit der Verfügung vom 19.02.2019 formell nach Erledigung in der Hauptsache endgültig abgeschlossen worden war. Es wird als unheilbarer Verfahrensfehler gerügt, dass die Strafvollstreckungskammer den angefochtenen Beschluss gefasst hat, obwohl durch Streiterledigung in der Hauptsache der Gegenstand der Entscheidung nicht mehr vorhanden war. In der Sachverhaltsdarstellung, Seite 4 des Beschlusses, ist vermerkt, Zitat: Wie die Staatsanwaltschaft mitteilt, ist am 11. Februar 2019 auf einer dem Verurteilten zuzuordnenden Internetseite ein Text antisemitischen und möglicherweise volksverhetzenden Inhalts erschienen. Zitat Ende. Im Begründungsteil, Seite 5f des Beschlusses, ist aufgeführt, Zitat: Es ist ihm, dem Beschwerdeführer, vor kurzem gelungen, auf seiner Internetseite einen Text oder mehrere Texte antisemitischen Charakters zu veröffentlichen. Da der Brief- und Besuchsverkehr während einer Rehabilitationsmaßnahme nicht überwacht werden kann, ist zu befürchten, dass der Verurteilte die Unterbrechung zu einer Begehung weiterer Meinungsäußerungsdelikte nutzen würde. In diesem Zusammenhang ist insbesondere auch zu berücksichtigen, dass der Verurteilte sich gerade in Kenntnis seines Gesundheitszustandes und der in Frage stehenden Unterbrechung für eine Veröffentlichung entschieden hat. Zitat Ende. Der letzte Satz des Zitats taucht fast wortgleich in der Verfügung vom 28.02.2019 wie folgt auf. Zitat: Zumal sich der Verurteilte in Kenntnis seines Gesundheitszustandes bewusst dafür entschieden hat, das oben genannte Schreiben im Internet veröffentlichen zu lassen. Zitat Ende. Damit ist dargetan, dass schon rein formell der angefochtene Beschluss auf dem gerügten Mangel beruht. Umfassender wird dieser Zusammenhang in der Begründung der Sachrüge verdeutlicht. Römisch 2 Sachrügen. Die Sachrüge wird umfassend erhoben. Insbesondere wird die Verletzung der Artikel 1 Absatz 1, Artikel 2 Absatz 1 und 2 Satz 1, Artikel 3 Absatz 1 und 3, Artikel 4 Absatz 1, Artikel 5 Absatz 1 Satz 1 und 3, Artikel 10 Absatz 1 sowie Artikel 18 Grundgesetz gerügt. Im Einzelnen: Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz. Das Grundrecht gewährleistet den Schutz der körperlichen Unversehrtheit. Mit der E-Mail des Staatsanwaltschaft Gruppenleiter Steinweg vom 18.02.2019 stellt die Beschwerdegegnerin klar, dass nach ihrem pflichtgemäßen Ermessen die Voraussetzungen für eine Vollstreckungsunterbrechung aus gesundheitlichen Gründen gegeben sind. Es ist also zugrunde zu legen, dass der Beschwerdeführer schwer erkrankt und die Krankheit in einer Vollzugsanstalt oder einem Vollzugskrankenhaus nicht erkannt oder behandelt werden kann. Wie jedes spezielle Grundrecht ist Artikel 2 Absatz 2 Satz 1 2 Alternativgrundgesetz im Lichte des Artikels 1 Absatz 1 Grundgesetz auszulegen. Auf Seite 3 des Beschlusses heißt es, Zitat: Unter dem 5. Dezember 2018 erneuerte die Leiterin der JVA Brandenburg ihre Anregung auf Unterbrechung der Strafvollstreckung. Die notwendige Anschlussbehandlung sowie die Versorgung als Pflegefall sei innerhalb des Vollzugs nicht mehr möglich, da hierfür keine entsprechende Pflegeeinrichtung vorhanden sei. Nach der Stellungnahme des Anstaltsarztes Dr. C. vom 5. Dezember 2018 sei die notwendige langzeitige Rehabilitation eines doppelseitig amputierten Patienten nur in einer spezialisierten Rehabilitationseinrichtung möglich. Die Staatsanwaltschaft hatte inzwischen den sachverständigen Universitätsprofessor Dr. Med. Patschan mit einer gutachterlichen Stellungnahme zum Gesundheitszustand und der mutmaßlichen weiteren Prognose des Verurteilten beauftragt. In seiner Stellungnahme vom 6. Dezember 2018 führt der Sachverständige aus, dass sich dieser nach der durchgeführten Operation nunmehr nicht mehr in Lebensgefahr befinde. Als relevantes Problem bleibe insbesondere die reduzierte Mobilität als Folge der beidseitigen Amputationen. Eine Rehabilitationsbehandlung sollte darauf abzielen, die Mobilität des Verurteilten ohne funktionstüchtige eigene Beine zu optimieren. Die Entscheidung, ob der Verurteilte wieder und falls ja wann haftfähig sein werde, sei zum jetzigen Zeitpunkt nicht zu treffen. Zitat Ende. Die vom Sachverständigen prognostizierte medizinische Möglichkeit, die Mobilität des Verurteilten ohne funktionstüchtige eigene Beine zu optimieren, durch hoheitlichen Eingriff zu vereiteln, ist eine schwere Beeinträchtigung der körperlichen Unversehrtheit. Es ist allgemein kundig, dass Bewegungsmangel, insbesondere bei Diabetikern, zu lebensbedrohlichen Folgekrankheiten führt. Die Amputationen sind im Falle des Verurteilten Folgen des haftbedingten Bewegungsmangels. Die Vereitelung von möglichen Gegenmaßnahmen geht über eine schwerwiegende Körperverletzung weit hinaus. Dies ist ein Angriff auf die Menschenwürde, in dem der jedem Menschen innewohnende Anspruch auf Respektierung seiner Persönlichkeit von einem Organ der hoheitlichen Gewalt abgrundtief missachtet wird. Die von der STA München II nur erst behaupteten, noch nicht bewiesenen, in der Verfügung vom 28.02. Blatt 1665 und folgende der Akte benannten Tatsachen sind aus Rechtsgründen ausnahmslos untauglich, das Abrücken der STA München II von der Streiterledigungserklärung vom 18.02.2019 zu rechtfertigen. Der Verurteilte hat mit der behaupteten Veröffentlichung von Texten im Internet von seinen grundgesetzlich verbürgten Freiheitsrechten Gebrauch gemacht. Selbst wenn irgendwann einmal letztinstanzlich ein Gericht die eine oder andere Gedankenäußerung des Beschwerdeführers für strafbar erachten sollte, würde das einen Eingriff in die Kommunikationsfreiheit eines Strafgefangenen nicht rechtfertigen. Die Sicherheit der Allgemeinheit, soweit sie über den Zweck der Sicherung des Gewahrsams hinausgeht, ist nicht die Aufgabe der Vollzugsbehörde. Siehe Feest-Lestin, Strafvollzugsgesetz, § 4, Rand Nummer 12. Eine rechtskräftig auferlegte Freiheitsstrafe benimmt dem Verurteilten für die im Urteil bestimmte Dauer lediglich die Bewegungsfreiheit. Im Übrigen bleibt der Status des Gefangenen als Rechtssubjekt, hier insbesondere seine Grundrechteträgerschaft, durch die Verurteilung unberührt. Bundesverfassungsgerichtsentscheid 33.1 und folgende. In der Entscheidungsformel seines Beschlusses 1 BVR 1106-8 vom 8.12.2010 spricht das Bundesverfassungsgericht aus, dass ein Publikationsverbot für die Verbreitung rechtsextremistischen oder nationalsozialistischen Gedankenguts den betroffenen Straftäter in seinem Grundrecht aus Artikel 5 Absatz 2 Satz 1 Grundgesetz verletze. In der Vergangenheit hat die Leiterin der JVA Brandenburg Eingriffe in die Grundrechte aus Artikel 5 Grundgesetz mit vermeintlicher Gefährdung des Vollzugsziels begründet, ohne im Einzelnen darzulegen, was sie damit meint. Zu vermuten ist, dass sie die Erzwingung eines Widerrufs von bestimmten Überzeugungen durch den Beschwerdeführer zum Vollzugsziel bestimmt. Eine solche Zielvorstellung gehört in das Unterdrückungsrepertoire eines totalitären Unrechtsstaates. Im Geltungsbereich des Grundgesetzes ist dieser verboten. Zitat: Artikel 5 Absatz 1 und 2 Grundgesetz erlaubt nicht den staatlichen Zugriff auf die Gesinnung. Zitat Ende. Bundesverfassungsgericht im Wunsiedelbeschluss zu Textzeile 67. Noch ein Zitat: Gegenüber konkreten Auseinandersetzungen im politischen oder sonstigen Meinungskampf haben Hoheitsträger Neutralität zu wahren. Zitat Ende. Bundesverfassungsgericht am angeführten Ort zu Textzeile 58. Zitat: Ihnen ist in Ansehung von Überzeugung strikte Blindheit verordnet. Zitat Ende. Auch aus dem oben angeführten. Und es gilt ein striktes Diskriminierungsverbot gegenüber bestimmten Meinungen. Auch am angegebenen Ort zu Textzeile 59. Wegen ihrer herausragenden Bedeutung für das Funktionieren eines freiheitlichen Gemeinwesens ist die Gedankenäußerungsfreiheit in besonderer Weise geschützt. Es gilt die Vermutung in dubio pro libertate, die der Wesenskern des Zensurverbots ist. Das Gefühl, dass eine Gedankenäußerung strafbar sein könnte, rechtfertigt nicht ein restriktives Eingreifen in die Äußerungsfreiheit. Noch weniger können restriktive Maßnahmen mit der Vermutung bzw. Erwartung gerechtfertigt werden, dass eine Person strafwürdige Äußerungen tätigen werde. Wollte man beliebigen Hoheitsträgern in Ansehung von Gedanken eine Präventionskompetenz zugestehen, wäre das gleichbedeutend mit einem Verbot mit Erlaubnisvorbehalt. Das wäre das Ende der politischen Freiheit. Mit dem angefochtenen Beschluss stellte sich die Vollstreckungskammer auf den Standpunkt, dass die Unmöglichkeit, im Falle einer Haftunterbrechung den Brief- und Besuchsverkehr des Beschwerdeführers zu überwachen, ein Grund ist, die Vollstreckungsunterbrechung nicht zu bewilligen. Seite 5 des Beschlusses. Sie begründet das ausdrücklich damit, dass der Beschwerdeführer, Zitat, die Unterbrechung zur Begehung weiterer Meinungsäußerungsdelikte nutzen, Zitat Ende könnte. Seite 5 am Ende. Dieser Tendenz der Judikative ist das Bundesverfassungsgericht mit dem Beschluss 1 BVR 1106-08 vom 8.12.2010 energisch entgegengetreten. Das Oberlandgericht München hatte im Rahmen einer Führungsaufsicht dem Verurteilten verboten, rechtsextremistisches oder nationalsozialistisches Gedankengut publizistisch zu verbreiten. Es hat diese Maßnahme damit begründet, dass die unverändert fortbestehende Gesinnung des Betroffenen besorgen lasse, dass er in den Publikationen in einer die strafrechtlichen Grenzen nicht mehr wahrenden Weise rechtsextremistisches und nationalsozialistisches Gedankengut verbreiten werde. Das Bundesverfassungsgericht hat diese Argumente verworfen mit der Begründung, Zitat, unverhältnismäßig sind jedenfalls an Meinungsinhalte anknüpfende präventive Maßnahmen, die den Bürger für eine gewisse Zeit praktisch gänzlich aufgrund seiner gehegten politischen Überzeugung von der die freiheitlich-demokratische Staatsordnung schlechthin konstituierenden Teilhabe an dem Prozess der öffentlichen Meinungsbildung ausschließen. Dies kommt einer Aberkennung der Meinungsfreiheit selbst nahe, die nur unter den Bedingungen des Artikels 18 Grundgesetz zulässig ist. Zitat Ende, Seite 7 des Beschlusses. Die ins Visier genommenen, auf der Internetseite www.wirsindhorst.com veröffentlichten Texte des Beschwerdeführers sind fast ausnahmslos religiös-weltanschauliche Bekenntnisschriften. Die von der Strafvollstreckungskammer gebilligten Versuche der Vollzugsbehörden, deren Veröffentlichung zu verhindern, verletzen den Beschwerdeführer in seinen Rechten aus Artikel 4 Absatz 1 Grundgesetz und Artikel 5 Absatz 1 Grundgesetz. Der von der Kammer gebilligte Versuch der Vollzugsbehörde, das Rechtsinstitut der Postkontrolle zweckfremd zur Unterdrückung von Gedankenäußerungen zu nutzen, verletzt den Beschwerdeführer in seinen Rechten aus Artikel 10 Grundgesetz. Damit ist die Rechtsbeschwerde hinreichend begründet. Zur Zulassung der Beschwerde. Erstens. Die Anhörungsrüge ist ohne Einschränkung zuzulassen. Das folgt schon daraus, dass der Anspruch auf rechtliches Gehör als Verfahrensgrundrecht durch das Grundgesetz Artikel 103 Absatz 1 Grundgesetz verbürgt ist. Dieses kann nicht durch ein einfaches Gesetz beiseite geschoben werden. Auf Anordnung des Bundesverfassungsgerichts hat der Gesetzgeber das Anhörungsrügegesetz erlassen, das sicherstellt, dass eine Anhörungsrüge in jedem Falle von einem Gericht abzuarbeiten ist, auch wenn die jeweilige Verfahrensordnung dies nicht vorsieht. Zweitens. Die Sachrügen haben für die Durchsetzung des Verfassungsrechts eine allgemeine Bedeutung. Mit der Beschwerde ist die Frage aufgeworfen, ob eine an sich aus gesundheitlichen Gründen gebotene Haftunterbrechung versagt werden darf, weil außerhalb der Vollzugsanstalt eine Postkontrolle zur Verhinderung der Verbreitung antisemitischer Gedanken nicht möglich ist. Die Rechtsprechung hat diese Frage noch nicht hinlänglich geklärt.